Aus Anlass des 22. Todestages des Präsidenten Kim Il-sung fanden vom 2. bis 8. Juli in Peninsula der Schweiz und Nigeria Gedenktreffen, Ausstellungen koreanischer Bücher und Fotos und Filmvorführungen statt. An der Fotoseite der Veranstaltungsorte waren die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il angebracht. An den Orten waren die Fotos von ihnen und von Genossen Kim Jong-un zur Schau gestellt. Aus gleichem Anlass gab es in Angola eine Gesprächsrunde, in Mali eine Leseveranstaltung und in China und Ghana Ausstellungen koreanischer Bücher.